Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Babaorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Im Römerlager Babaorum herrscht momentan eine gewisse Lässigkeit. Die Legionäre haben nämlich die Nase voll davon, sich von den Galliern verprügeln zu lassen. Sie pfeifen auf Kleidervorschriften und militärische Ordnung. Stattdessen bauen sie Salat an, melken Kühe, spielen Würfel und trinken Wein. Vor allem aber warten sie auf eines. Die Ablösung! Die Ablösung, Jungs! Macht die Tore auf! Macht die Tore auf! Ich bin Centurio Absolutus, Ave. Centurio Beifuß, Ave. Haben schon sehnsüchtig auf euch gewartet, Kumpels. Wie läufst du denn hier rum, Centurio Beifuß? Ach, wisst ihr, wir rücken so gut wie nie aus. Da können wir es uns ruhig bequem machen. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, mach dir mit deinen Leuten hier ein schlaues Leben und warte auf die Ablösung. Und lass dich ja nicht von den Galliern hier in der Gegend provozieren. Das sind unbesiegbare Verrückte. Ganz im Gegenteil. Ich habe vor, diese Gallier auf Vordermann zu bringen. Das gefällt Julius Caesar bestimmt. Ich habe nicht die Absicht, mein Leben lang Centurio zu bleiben. Dein Leben lang? Das könnte kurz sein. Vorwärts! Asterix hat die Ablösung der Legionäre beobachtet und so verbreitet sich die Neuigkeit im Dorf der Gallier wie ein Lauffeuer. Nur einer darf davon nichts wissen. Das ist toll, das ist toll, das ist toll. Was ist denn toll, Asterix? Noch nichts. Achtung, er kommt. Ja, was habt ihr denn? Und ganz neu sind sie, mein Lieber. Eben frisch eingetroffen. Vorsicht. Wer ist ganz neu? Wer ist eben frisch eingetroffen? Die Fische da ganz bestimmt nicht. Asterix, was geht hier vor? Wieso? Immer wenn ich dazukomme, laufen alle weg und machen Hi-Hi-Hi-Hi. Sogar als Automatik was über die Fische von Verleinix gesagt hat, haben sich die beiden nicht gehauen, sondern nur Hi-Hi-Hi gemacht. Ach was, die Geheimniskrämerei von denen ist uns wurscht. Was, Idefix? Wir beide haben schließlich auch unsere kleinen Geheimnisse. Obelix schmollt, weil ihm keiner sagen will, was vorgeht. Dabei meinen es die Dorfbewohner nur gut mit ihm. Ich glaube, er ahnt was, Miraculix. Soll ich jetzt hingehen? Tu das. Es ist alles vorbereitet. Unterdessen haben sich die neuen Legionäre von Babaorum im Lager eingerichtet und erwarten nun die Ansprache ihres Centurios. Legionäre, wir sind hier, darüber zu wachen, dass die Autorität Roms nicht noch weiter untergraben wird. Wir bringen die Einwohner des kleinen Nachbardorfes auf Vordermann und werden dabei gegen jede Art Aufsässigkeit von ihrer Seite hart durchgreifen. Legionäre, wir werden uns mit Ruhm bedecken. Ein Gallier steht vor dem Lagertor. Aha, die haben wohl gemerkt, dass sich hier was geändert hat. Öffne das Tor. Der Gallier vor dem Lagertor ist Asterix. Wäre Centurio Absolutus bereits so erfahren wie sein Vorgänger, so wüsste er, dass dieser Besuch für Römer im Allgemeinen nichts Gutes bedeutet. Nun, Gallier, kommst du, um dich zu unterwerfen? Legionäre, ergreift den Winzling! Ich werde an ihm ein Exempel statuieren! Doch bevor am flinken Asterix irgendjemand irgendetwas statuieren könnte, ist er den Römern schon längst entschlüpft und auf dem Rückweg in sein Dorf. Sie sind mir auf den Fersen, Sie sind mir auf den Fersen. Wer ist auf seinen Fersen? Römer, Obelix. Funkelnagelneue Römer. Eben frisch eingetroffen. Römer! Lass sie mir! Lass sie mir! Aber selbstverständlich lassen wir sie dir. Dir ganz allein. Mir? Ganz allein? Klar, du dicker Dussel. Du hast doch Geburtstag. Und die Römer sind dein Geburtstagsgeschenk. Und deswegen habt ihr so verschwörerisch getan und immer hihihihi gemacht. Na klar. Jetzt aber los, Obelix. Dein Geschenk erwartet dich. Und wie es wartet, das Geschenk. Centurio Absolutus und seine Legionäre gehen vor dem Dorf der Gallier in Kampfposition. Legionäre, wir radieren dieses anmaßende Dorf aus. Zum Angriff! Denen wird nichts geschenkt. Na, wenn sich der Centurio da mal nicht täuscht. Idefix, komm! Es dauert nicht lang, bis Obelix sein Geburtstagsgeschenk vollständig genossen hat. Also ehrlich, das ist furchtbar lieb von euch. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Aber, du wirst doch wohl nicht weinen. Du bist viel zu sensibel. Komm, da wartet noch ein Wildschweinfestessen auf dich. Während sich die Gallier auf das gemeinsame Geburtstagsfestessen freuen, lassen die Geschehnisse bei den Römern einen eher faden Beigeschmack zurück. Nun, Centurio, was machen wir jetzt? Jetzt wird ein Rückzug ins Lager gemacht, dann eine Meldung an Caesar und dann warten wir auf die Ablösung. Einer ganz allein. Ein einziger dieser Strolche schafft es, die Elite meiner Legionäre zu überrumpeln und zu demoralisieren. Julius Caesar im fernen Rom ist über die jüngsten Ereignisse in Gallien alles andere als erfreut. Das geht einfach zu weit. Diese Gallier machen mich zum Gespött. So geht das nicht länger beim Jupiter. Ich warte auf eure Vorschläge. Wir könnten unsere ganze Armee hinschicken. Ja, aber man sollte eigentlich die Grenzen nicht entblößen. Wie wäre es mit einem Ausschuss, der sich mit dem Problem befasst? Nicht übel. Dann bilden wir nur Unterausschüsse mit exakt umrissenem Aufgabengebiet. Könnten wir darüber nicht zu Tische liegen? Da sie stark sind, müssen wir sie schwach machen. Da sie hauptsächlich prügeln, müssen wir sie anderweitig beschäftigen. Komm mal her, Technokratus. Wie würdest du diese zaubertrankstarken Gallier schwach machen? Sprich, ich möchte mal sehen, was man euch in meiner neuen freigelassenen Schule für angewandte Zeitkritik so beibringt. Ganz einfach, O Caesar. Der Reiz des Goldes wird sie schwach machen und sie beschäftigen. Wir treiben sie in die Dekadenz. Und du glaubst, das reicht? Lächerlich. Bei Merkur, dieser Grünschnabel, hat nicht die geringste Erfahrung. Hör nicht auf dieses kluge Köpfchen, Caesar. Glaub mir, ein Ausschuss... Gewalt gegen Gewalt. Erinnere dich doch nur an unsere Feldzüge, Caesar. Wir haben mit unseren Legionären eine ganze Welt in die Knie gezwungen. Ja, Sozialstatus. Ich erinnere mich. Du warst ein junger, mutiger Tribun, rank und schlank und elegant. Du hast eine Menge Gold von unseren Feldzügen mitgebracht. Jetzt schau, was aus dir geworden ist. Ja, ihr alle. Seht nur, was euer Gold, euer Grundbesitz, eure Orgien aus euch gemacht haben. Ihr seid dekadent geworden. Ihr denkt nur noch ans Essen und Trinken. Was? Ist etwas schon angerichtet? Glaubst du, du könntest die verrückten Gallier in sowas wie das da umformen? Ja, Caesar. Und glaub mir, sie werden alles andere tun, als sich schlagen. Allerdings brauche ich dazu Gold. Viel Gold. Dir stehen unbegrenzte Mittel zur Verfügung, Technokratus. Technokratos lässt keine Zeit verstreichen. Umgehend macht er sich auf den Weg nach Gallien. Bereits einige Tage später erreicht er das Römerlager Barbarorum und lässt sich von Centurio Absolutus über die Gegebenheiten vor Ort aufklären. Ja, da ist so ein Dicker. Er läuft oft mit einem Hinkelstein auf dem Buckel und einem kleinen Hündchen durch den Wald. Wenn du also in den Wald gehst, riskierst du eine Begegnung. Pass aber gut auf, denn auch der kleine Hund ist gefährlich. Ich gehe hin. Was euch betrifft, verlasst das Lager nicht. Keine Sorge, hier gehen wir nicht raus, bevor die Ablösung da ist. Kurz darauf kommt es im Wald zu einer gallisch-römischen Begegnung ungewöhnlicher Art. Hast du was gewittert, Idefix? Warte mal, ich sehe nach. Oh, das ist aber schön, was du da hinten drauf hast. Hinten drauf? Aber ich hab doch gar nichts hinten drauf. Doch, doch. Den Hinkelstein. Ach, daran habe ich gar nicht gedacht. Klar, das ist ein Hinkelstein. Wunderhübsch. Wo hast du ihn gefunden? Den habe ich nicht gefunden. Den habe ich selbst gemacht. Ich haue Hinkelsteine und liefere sie. Lieferst du viele? Eigentlich nicht, denn wenn die Leute einen haben, wollen sie keinen zweiten. Die nutzen sich nämlich nicht schnell ab. Was soll der hier kosten? Tja, ich weiß nicht so recht. Normalerweise tausche ich ihn gegen irgendwas anderes. Ich kaufe ihn. Für 200 Sesterze. Sesterze? Ja, sicher. Es ist von Vorteil, Geld zu haben. Du kannst eine Menge Dinge zum Essen kaufen. Du wirst der reichste Mann im Dorf und damit auch der wichtigste. Gut, da hast du ihn. Der ist ein bisschen zu schwer für mich. Liefere ihn ins Lager Barbarorum. Ins Lager Barbarorum? Nein, ich bin kein Legionär. Ich wohne nur dort. Ich bin Hinkelsteinverkäufer. Komm, ich erklär's dir. Ein Hinkelsteinaufkäufer und ein Hinkelsteinanlieferer müssen sich doch eigentlich auf Anhieb verstehen. Gemeinsam mit Technokratos geht Obelix zum Lager Barbarorum, um den frisch verkauften Hinkelstein abzuliefern. Bei den Legionären des Lagers verursacht die Anlieferung eher gemischte Gefühle. Da! Da! Die Ablösung? Das dicke Monstrum! Was? Nein! Nicht weg! Als Obelix und Technokratos das Lager Barbarorum betreten, ist es menschenleer. Ja, wo sind die denn alle? Ist doch egal. Stell dein Hinkelstein hier ab. Hier sind deine 200 Sesterze. Ich kaufe übrigens alle Hinkelsteine auf, die du liefern kannst. Die spinnen die Römer. Komm, Idefix! Das ist das Ende unserer Probleme. Und der Beginn der Probleme im gallischen Dorf. Auch wenn man dort noch nichts von den Plänen der Römer ahnt. Ah, Obelix, ich hab schon auf dich gewartet. Gehen wir Wildschweine jagen? Nein. Bist du krank? Ich bin nicht krank. Ich habe Arbeit. Ich muss einen Hinkelstein hauen. Hab keine Zeit für Vergnügungen. Geh, spiel mit Asterix. Ich hab zu tun, Idefix. Nach intensiver künstlerischer Arbeit liefert Obelix am nächsten Morgen den nächsten Hinkelstein ins Lager Barbarorum. Da! Da! Die Ablösung? Das dicke Monstrum! Was? Nein! Nicht weg! Ist hier eigentlich nie einer? Oh, was für ein Prachtexemplar dieser Hinkelstein! Noch viel schöner als der erste. Hier, 400 Sesterze. Nein, 200. Die Preise sind gestiegen. Wohin denn? Aufgrund von Angebot und Nachfrage. Der Markt... Ach was, das ist zu kompliziert. Die Preise steigen jedenfalls dauernd. Und vergiss nicht, dass ich weiterhin alles ankaufe, was du anlieferst. Um 400 Sesterze reicher, aber mit knurrendem Magen kehrt Obelix zurück ins Dorf. Aus der Hütte von Asterix weht der Duft von gebratenem Wildschwein zu ihm herüber. Asterix! Ja? Ich hab Hunger! Könntest du nicht? Wenn du nicht mehr so angespannt arbeitest, kannst du ja wieder mal mit zur Wildschweinjagd gehen. Im Wald wimmelt es nur so. Sieht so aus, als müsste sich Obelix sein Essen woanders beschaffen. Und er hat auch schon eine Idee. Denn gerade kommt ihm einer der Dorfbewohner mit einem Wildschwein auf dem Rücken entgegen. Oh, Magnix, was hast du denn Schönes da hinten drauf? Hä? Na, ein Wildschwein eben. Ich weiß, dass das ein Wildschwein ist, du Blödel. Gib's mir. Spinnst du? Hier, damit kannst du dir Sachen kaufen und bist dann der zweitreichste Mann im Dorf. Und ich kaufe alles, was du mir lieferst. Morgen zahle ich dir 2 Handvoll Sesterze, weil die Preise mit dem Markt fliegen und ich liefere die Nachfrage. Hä? Ach, das ist alles fürchterlich kompliziert. Durch das Wildschwein von Magnix kann Obelix Kräfte sammeln und schon am nächsten Morgen liefert er den nächsten Hinkelstein ins Römerlager. Dort ist man inzwischen wesentlich gelassener geworden, was Besuche durch die Gallier betrifft. Der Hinkelsteinlieferant! Oh. Stell ihn hierher. Bitte sehr, 800 Sesterze. So? Hat das nachgefragte Angebot die Preise seit dem Markt von gestern wieder fliegen lassen? Wie? Ach so, ja, da wäre ein Problem. Du lieferst mir zwar einen Hinkelstein nach dem anderen, ich brauche aber viele Hinkelsteine. Ich kann dich noch schneller machen. Nur weil ich als Kind in den Zaubertrank gefallen bin, schaffe ich einen am Tag. Ja, mal schade. Wenn du die Produktion nicht steigern kannst, befriedigt das Angebot nicht mehr die Nachfrage, was sich negativ auf den Kurs auswirken könnte. Hä? Wenn du nicht können machen mehr Hinkelsteine, ich dir geben weniger Sesterze. Klar? Die Ansprache von Technokratos verfehlt ihre Wirkung nicht. Als er ins Dorf zurückkehrt, versucht Obelix, seine Hinkelsteinproduktion anzukurbeln. Asterix, willst du mir nicht beim Hinkelsteinhauen helfen? Was? Weil nämlich, wenn ich von der angebotenen Nachfrage der befriedigenden Produktion nicht genug herstelle, dann kommt die Sesterze zu kurz, klar? Hä? Na, was ist? Machst du nicht? Sieht nicht wirklich so aus, als ob Asterix Interesse hätte. Hier, dein Wildschwein, Obelix. Und vergiss nicht, dass die Preise über den Markt fliegen. Das macht 2 Handvoll. Sag mal, Magnix, willst du mir nicht beim Hinkelsteinhauen helfen? Hä? Ich gebe dir haufenweise Sesterze, denn wenn du und ich machen viele Hinkelsteine, Angebot sein viel nachgefragt, klar? Klar. Aber wer dann Wildschwein jagen? Das sei richtig. Sag, warum du so reden? Ja, das ist eben die Sprache der Geschäftsleute. Ich weiß was. Wir stellen an deiner Stelle einen Wildschweinjäger ein. 2 Jäger. Wir sind doch auch 2 Hinkelsteinhauer. Stimmt. 1 Silbitz. Überhaupt nichts. Die Idee bewährt sich. Schon am nächsten Morgen kann Obelix 2 Hinkelsteine ins Lager Barbarorum liefern. Also bei 1000 Sesterzen pro Hinkelstein gebe ich dir jetzt 2000 Sesterze. Oh, du zählen aber schnell. Ich haben auch Übung. Ich viel lernen auf große Schule. Zwei Hinkelsteine seien schon viel besser, aber seien noch nicht genug. Du müssen machen mehr. Mehr? Also, deine Taktik verstehe ich nicht. Was willst du denn mit all den Hinkelsteinen anfangen? Oh, du dir nicht zerbrechen Kopf. Veni, vidi, vici. Ich kam, sah und haben gesiegt. Ich frage mich, ob du nicht vielleicht zu viel siegst. Im Dorf der Gallier erleben die Hinkelstein- und Wildschweinindustrie unterdessen eine ungeahnte Blütezeit. Da sind die Wildschweine. Macht 2x3 Handvoll Sesterzen. Genau. Du schuldest uns also ungefähr 4 oder 5 Handvoll. Wollt ihr mir nicht beim Hinkelsteinhauen helfen? Ja, aber... Aber wer jagt dann Wildschweine an unserer Stelle? Das ist wahr. Linguistik! Alles oder nix! Hering bald nix! Hotel gar nix! Während Obelix groß ins Hinkelsteingeschäft einsteigt, gehen Asterix und Idefix ihren üblichen Vergnügungen nach und jagen Wildschweine. Auch wenn dem armen Idefix eigentlich gar nicht nach Vergnügen zumute ist. Mach dir keine Sorgen wegen Obelix, Idefix. Der spinnt zurzeit ein bisschen. Das legt sich. Weißt du, was wir machen? Wir jagen ein schönes Wildschwein und dann laden wir Obelix zum Essen ein. Schau, da kommt gerade eins. Hände weg, das gehört mir. Hä? Wieso dir? Mit den Wildschweinen halten wir es wie mit den Römern. Sie sind für alle da. Die Römer ja, aber die Wildschweine nicht. Wir sind die Jäger von Obelix. Ja, viele Handvoll Zahlen für Wildschweine. Ha, genau. Und du störst uns nur beim Arbeiten, also verdufte. Statt zu verduften, nimmt Asterix lieber einen Schluck Zaubertrank. Oh, oh nein! Oh nein, das geht nicht! Das geht nicht! Was ist denn passiert, mein Teutates? So, Idefix, jetzt gehen wir zu Obelix und reden ein Wörtchen mit ihm. Spinnst du oder was ist los? Kein bisschen. Das Hinkelsteingeschäft ist doch nie so gut gelaufen. Außerdem verdiene ich gut. Ich bin bald der wichtigste Mann im Dorf. Und du würdest nicht lieber Wildschweine jagen und dich wie früher mit deinen Kumpels vergnügen? Natürlich. Wenn ich einen Haufen Hinkelsteine verkauft habe, kann ich wieder Wildschweine jagen, wie früher. Komm, Idefix, mit dem wichtigsten Mann im Dorf sind wir fertig. Asterix, arbeite mit mir zusammen. Dann sind wir in 2 Jahren. Idefix hat mich gebissen. Asterix weiß nicht mehr weiter. Er holt sich Rat beim Druiden Miraculix. Ich finde das alles halb so schlimm, Asterix. Was mich mehr beunruhigt, ist das plötzliche Interesse der Römer an den Hinkelsteinen. Und das ist tatsächlich riesig. Das behauptet jedenfalls Technokratus. Hier sind noch 2. Nicht übel. Aber ich muss mit dir reden. Ich lade dich zum Arbeitsessen ein. Das trifft sich gut. Meine Jäger wurden nämlich heute im Wald aufgehalten. Bitte sehr. Die Produktion ist zwar gestiegen, aber du hast immer noch Lieferprobleme. Dein Vertriebsweg muss überprüft werden. Hä? Ach so, Verzeihung. Du nicht genug Hinkelsteine pro Lieferung bringen. Du müssen machen Dalli Dalli. Aber ich nicht finden gute Lieferanten von Hinkelsteinen. Denk drüber nach. Also, du überlegst dir das, dann treffen wir uns und gehen miteinander essen. Ach, und noch was anderes. Du solltest anfangen, dein Geld auszugeben. Zum Beispiel bist du nicht passend angezogen. Wieso? Ist was an meinen Beinkleidern auszusetzen? Ein solcher Aufzug ziemt sich nicht für einen Mann in so bedeutender Position innerhalb der Hinkelsteinbranche. Tatsächlich? Wie gut, dass ausgerechnet jetzt der fahrende Händler Quellnix im Dorf der Gallier vorbeischaut. Er ist vor allem für seine erlesene Auswahl an Stoffen bekannt. Herbeispaziert, herbeispaziert! Seide aus Lugdunum, Samt aus Samarobriva, Sanduhren aus Vesontio. Vor allem die Damen des Dorfes sind begeistert. Doch noch bevor sie Quellnix auch nur einen Meter Stoff abkaufen können, schlägt Obelix zu. Ich kaufe alles! Du willst die ganze Ladung meines Wagens kaufen? Die Ladung, den Wagen und die Ochsen! Hä? Das sei genug? Oh ja, das sei genug, aber wenn ich dir meinen Wagen und die Ochsen verkaufe, verliere ich meinen Wildschweinerwerb. Na schön, dann arbeitest du eben für mich. Komm, wir essen zusammen und besprechen das Ganze. Hä? Du kommen, du essen mit mir, ich erkläre dir. Am nächsten Morgen liefert Obelix mit dem Ochsenkarren von Quellnix mehrere Hinkelsteine gleichzeitig ins Lager Barbarorum. Technokratus ist begeistert. Ausgezeichnet! Sehr gut. Komm in mein Zelt. Dort rechnen wir miteinander ab. Der Hinkelsteinkurs ist schon wieder gestiegen. Ich muss aber vorher noch die Hinkelsteine von meinem Wagen abladen. Nein, nein, nein, nein, nein. Das ist doch keine Arbeit für den Chef des Unternehmens. Ihr da, ladet die Hinkelsteine ab. Nicht nur was den Transport angeht, hat Obelix die Vorschläge von Technokratus umgesetzt. Er hat auch neue Beinkleider in Auftrag gegeben. Bei der Frau von Methusalix. Der muss sich nun seine Suppe selbst kochen, weil seine Frau arbeitet. Methusalix ist empört. Er beschwert sich bei Miraculix und Asterix. Seit der dicke Schwachkopf Obelix mit seinen Hinkelsteinen reich geworden ist, ärgert mich meine Frau mit ihrem grünen Geschwätz. Das geht nicht so weiter. Beruhige dich. Obelix ist immer noch mein Freund. So? Und wenn nun meine Frau deinem Freund schöne Augen macht, hä? Unglaublich! Wo sie doch noch nie einen anderen Mann außer mir angesehen hat. Wirklich kaum zu glauben. Also bitte, was soll ich denn jetzt machen? Gar nichts. Ich werde versuchen, mit Obelix zu reden. Da tust du gut dran. Denn sonst kriegt er meinen Stock zu spüren, dein Freund. Asterix macht sich auf den Weg zum Steinbruch. Doch schon auf halbem Weg kommt ihm Obelix entgegen. In seinen neuen Beinkleidern. Obelix trägt eine neue Hose mit schmalen Streifen, einen Umhang aus Blümchenstoff und um den Bauch hat er eine riesige goldene Schleife als Gürtel gebunden. Er sieht aus wie ein zu groß geratenes Bonbon. Na, was hast du, Asterix? Ist was? Wie schön du daherkommst, Obelix. Ja, nicht wahr? Es heißt, dass man gut angezogen sein muss, wenn man es im Hinkelsteingeschäft zu was gebracht hat. Übrigens, Hinkelsteine, meinst du nicht, dass dieser Spaß lange genug gedauert hat? Hör mal, ich hab's eilig. Wenn du willst, treffen wir uns an einem der nächsten Tage und gehen miteinander essen. Doch so leicht lässt sich Asterix nicht abspeisen. Na, hast du mit deinem Freund, dem dicken Schwachkopf, geredet? Hm? Ich habe einen besseren Vorschlag. Du schlägst ihn mit seinen eigenen Waffen. Du machst Hinkelsteine. Hihihi, Hinkelsteine? Ja, aber... Lass dir keine grauen Haare wachsen. Ich kümmere mich um alles. Aha. Asterix, ich sehe dir an, dass du auf eine gute Idee gekommen bist. Ja, die Römer möchten Hinkelsteine, also geben wir ihnen Hinkelsteine. Bist du damit einverstanden, all denen vom Zaubertrank zu geben, die Hinkelsteine machen möchten? Klar. Wir fördern die Hinkelsteinindustrie. Unser Dorf wird sich zum größten Hinkelsteinproduzenten früherer Zeiten entwickeln. Und das Lustigste an der Sache ist, dass wir bis heute noch nicht wissen, wozu ein Hinkelstein gut sein soll. Vom nächsten Tag an bekommt Obelix unerwartete Konkurrenz. Was hast du denn da hinten drauf, Baleinix? Komische Frage, ausgerechnet von dir. Das ist ein Hinkelstein. Du schleppst Hinkelsteine? Warum nicht? Auch nicht schwerer als ein Hering. Na sowas. Und Verleinix ist nicht der Einzige, der ins Hinkelsteingeschäft eingestiegen ist. Auch in der Schmiede von Automatix werden jetzt keine Waffen mehr hergestellt, sondern Hinkelsteine. Und Methusalix hat sich für sein neues Hinkelsteinunternehmen sogar einen Ochsenwagen zugelegt. Mach dich dünn, Obelix! Durch die neu entdeckte Liebe der Dorfbewohner zu Hinkelsteinen füllt sich das Römerlager Barbarorum unaufhaltsam mit den grauen Kolossen. Was nicht jedem dort gefällt. Ich will auf gar nichts hinaus. Wie ich dir bereits sagte, bin ich gekommen und habe gesiegt. Alle diese Gallier verwenden ihre Zauberkraft zum Hauen von Hinkelsteinen, während sie sonst gewöhnlich die Legionäre verprügelten. Sie sind der Verlockung des Gewinns erlegen. Gold und Luxus werden sie schwach machen. Was hältst du davon? Naja, vielleicht. Aber was sollen wir mit den vielen Hinkelsteinen machen? Rede Caesari quae sunt Caesaris. Hä? Caesar geben, was Caesar gehört. Oh, red nicht so mit mir. Deine Hinkelsteine machen uns alle weich. Caesar hat die Hinkelsteine bezahlt. Es ist also nur recht und billig, wenn ich sie ihm bringe. Kauf weiterhin Hinkelsteine, solange ich weg bin, und erhöhe auch weiterhin den Preis. Wenn du den Frieden willst, kauf Hinkelsteine. Im Dorf der Gallier ist unterdessen jeder ins Hinkelstein- oder Wildschweingewerbe eingestiegen. Außer Majestix, der Rat bei Asterix und Miraculix sucht. Ich habe euch rufen lassen, weil ihr allem Anschein nach die letzten vernünftigen Menschen hier im Dorf seid. Die spinnen doch jetzt alle. Die eine Hälfte fängt Wildschweine, um die andere Hälfte zu ernähren, die Hinkelsteine macht. Und was soll die ganze Geschichte? Sei unbesorgt, oh Chef. Oh, ich sorge mich nicht, denn ich weiß schon lange, dass sie alle einen Hau haben. Aber gute Miene, die verlangt jetzt von mir, dass ich auch Hinkelsteine haue. Sie wagt es nicht mehr, sich bei ihren Freundinnen blicken zu lassen, deren Männer die Taschen voller Sesterze haben. Sei geduldig. Die Römer werden sich an unseren Hinkelsteinen noch die Zähne ausbeißen. Oh, blem, die Beine. Technokratos hat mit seinen Hinkelsteinen Rom erreicht. Da Caesar sie bezahlt hat, lässt Technokratos sie in dessen Palast bringen. Doch Caesar ist darüber nur wenig erfreut. Und was soll ich mit den ganzen Hinkelsteinen anfangen? Aber Caesar, diese Hinkelsteine sind doch der Beweis für meinen Erfolg. Die Gallier sind so beschäftigt, dass sie nicht mehr an Kampf denken und... Mag sein. Aber um ein paar Verrückte zu beruhigen, wärst du meine Staatskasse. Friede hat keinen Preis. Wenn du Frieden willst... Mein kluges Köpfchen, wenn hier einer überliefernswerte Phrasen drischt, wie alea, jacta, est, etc., dann bin ich das. Außerdem bist du mir noch die Antwort schuldig, was ich mit diesen Hinkelsteinen anfangen soll. Verkauf sie, o Caesar. Verkaufen? Aber sicher. So holst du dir nicht nur das Geld wieder rein, sondern kannst noch dazu Gewinn machen. Wer will schon einen Hinkelstein? Der ist doch zu nichts nütze. Eben. Deshalb heißt es, einen Feldzug starten, eine Strategie entwickeln und ein Ziel ins Auge fassen. Feldzug? Strategie? Ziel? Diese Sprache verstehe ich. Ich werde meine Legionen mobil machen lassen. Nein, nicht so. Warte, ich erkläre dir das. Das nun Folgende ist für einen, der mit den Praktiken des antiken Geschäftslebens nicht vertraut ist, sicher nur schwer zu verstehen. Und das umso mehr, da heutzutage ja niemand auf den Gedanken käme, etwas völlig Nutzloses zu verkaufen. Die Nachfrage nach Hinkelstein ist zur Stunde praktisch gleich null. Daher braucht man Kreativität, um beim potenziellen Käufer einen stetig steigenden Bedarf zu wecken. Zunächst müssen wir die Voraussetzungen studieren, die es ermöglichen, unser Ziel zu erfassen. Die Leute kaufen A. Nützliches, B. Bequemes, C. Amüsantes, D. was den Nachbarn neidisch macht. Und dieses D. ist die Marktlücke, in die wir eindringen müssen. Ein auf einer Marktanalyse basierender Werbefeldzug sollte es uns eigentlich ermöglichen, einen aufnahmebereiten Kundenkreis anzusprechen, der unsere Lagerbestände rasch absorbiert. Spontanes Wiedererkennen des Produkts wird durch intensive Wiederholung der Qualitätsmerkmale des besagten Produktes erzielt. Die Qualitätsmerkmale definieren wir wie folgt: A. Strapazierfähigkeit, B. hohe Lebensdauer, C. sonstige Vorzüge. Ich stelle daher eine keineswegs riskante Prognose, wenn ich behaupte, dass wir bald positive Resultate erzielen können. Ich glaube, du können verkaufen leicht viele Hinkelsteine. Einige Tage später hängen an allen Mauern Roms Werbetafeln für Hinkelsteine. Für groß und klein ein Hinkelstein. Ihr habt ein Landgut, einen Wagen, Sklaven, aber habt ihr einen Hinkelstein? Hübsch, haltbar, Hinkelstein. Erhältlich bei allen guten Tempeln, Thermen und Marktplätzen. Sogar vor den Gladiatorenkämpfen im Kolosseum macht die Hinkelstein-Werbung nicht Halt. Und nun, liebe Freunde, bis zur Fortsetzung unseres Programms eine kleine Einlage. Ich fühl mich jünger im Gebein, denn ich hab ein Hinkelstein. Soll die Zukunft glücklich sein, kauft ihr einen Hinkelstein. Hinkelstein, Hinkelstein, Hinkelstein! Das Ergebnis des Werbefeldzugs lässt nicht lange auf sich warten. Erfolg auf der ganzen Linie, O Cäsar! Die Hinkelsteine gehen weg wie warme Semmeln. Ich hätte da noch ein paar Ideen, O Cäsar. Wir könnten Freizeitkleidung mit Hinkelsteinaufdruck verkaufen, Sonnenuhren mit Hinkelsteinzeiger und Modeschmuck in Hinkelsteinform. Wir haben nun nicht nur Frieden mit den Galliern, sondern bereichern uns auch noch an ihnen. Beim Jupiter. Ich bin zufrieden mit dir, Technokratos. Wie wär's, wenn wir Hinkelsteine aus weniger dauerhaftem Material herstellten? Unbegrenzte Haltbarkeit ist nicht ideal für kontinuierlichen Verkauf. Doch auf dem römischen Hinkelsteinmarkt gibt es unerwartete Konkurrenz. Das jedenfalls deutet eine Werbetafel an, die einer von Cäsars Beratern in den Palast bringen lässt. O Cäsar, sieh dir an, was seit gestern in ganz Rom rumhängt. Inländischer Hinkelstein, billiger als Importhinkelstein. Kauft römische Erzeugnisse. Plagiatus, Fabrikant. Man bringe mir sofort diesen Plagiatus her. Wenig später erscheint der stolze römische Fabrikant in Cäsars Palast. Was ist denn das für eine Geschichte, Plagiatus? Seit wann fabrizieren Römer Hinkelsteine? Seit die Leute welche kaufen, O Cäsar. Hiermit untersage ich dir, den Hinkelsteinverkauf fortzusetzen. Ich vertrete den Gesamtverband der römischen Hinkelsteinindustrie und kann eine solche Entscheidung nicht akzeptieren, da hierdurch eine große Anzahl Arbeitnehmer Gefahr läuft, den Arbeitsplatz zu verlieren. Aber es sind doch nur Sklaven. Eben. Das einzige Recht des Sklaven ist das Recht auf Arbeit. Es darf ihm nicht genommen werden. Wenn du Hinkelsteine verkaufst, wirst du dich im Zirkus wiederfinden. Gut, ich weiß, was ich zu tun habe. In der Tat. Plagiatus mobilisiert seine Sklaven und tags darauf erlebt die Via Appia eine Straßenblockade mit Hinkelsteinen. Außerdem startet Plagiatus eine Informationskampagne und klärt die Bürger Roms über Caesars Verbot von römischen Hinkelsteinen auf. Im Palast herrscht Krisenstimmung. Zugegeben, die römischen Fabrikanten haben es verstanden, die Öffentlichkeit zu alarmieren. Ich denke, oh Caesar, du solltest das Verbot aufheben. Selbstverständlich. Ich riskiere doch keinen Bürgerkrieg nur wegen deiner dämlichen Hinkelsteine. Andererseits werden wir dann Schwierigkeiten mit dem Absatz unserer gallischen Hinkelsteine haben. Wir müssen zur Offensive übergehen. Man soll meine Legionen einberufen. Aber nicht doch. Es handelt sich um eine Preisoffensive. Wir müssen konkurrenzfähig werden, also billiger verkaufen, den Hinkelstein flott machen. Schon am nächsten Tag zieren die Mauern Roms neue Werbetafeln. Gallischer Hinkelstein, jetzt billiger! Beim Kauf eines Sklaven 2 Hinkelsteine gratis. Für jeden Käufer eines gallischen Hinkelsteins 2 Trägersklaven gratis. Und plötzlich mischen sich auch noch ganz andere Länder in das Hinkelsteingeschäft ein. Habt ihr schon den ägyptischen Hinkelstein ausprobiert? Der internationale Hinkelsteinhandel boomt. Ägypter, Griechen, Phönizier, alle überschwemmen Rom mit ihren Hinkelsteinen. Was nicht nur Julius Caesar in arge Bedrängnis bringt, sondern auch einige uns bekannte Piraten, deren Schiff mal wieder untergegangen ist. Diesmal ganz ohne direktes Zutun der Gallier. Ich hab doch gleich gesagt, dass die Beute zu schwer für unser Schiff ist. Bin ich vielleicht schuld daran, dass zurzeit alle Schiffe, die wir plündern, Hinkelsteine geladen haben? In Rom ist der Hinkelsteinkurs unterdessen stark gefallen. Beim Kauf eines Sklaven 2 Hinkelsteine gratis. Nicht mal im Schlussverkauf möchten die Leute mehr Hinkelsteine haben. Sei's drum. Ich habe ein Vermögen verloren. Reden wir nicht mehr darüber. Ja, aber... Was noch? Es ist nämlich so, mein Caesar. Um den Frieden in Gallien zu bewahren, habe ich vor meiner Abreise Order gegeben, weiterhin Hinkelsteine aufzukaufen und weiter den Kaufpreis zu erhöhen. Was? Weißt du, in welchem Zustand meine Finanzen sind? Ab nach Gallien! Mach dem Steingemetzel ein Ende! Wäre es möglich, einen anderen zu schicken? Ich hab da einen Studienkollegen, der... Wär's gefälligst selbst, du Spinner! Deinetwegen wäre ich beinahe in einen Bürgerkrieg geschlittert. Deinetwegen ist Rom so gut wie ruiniert. Sogar Brutus schaut mich schon scheel an. Aber die werden mich massakrieren. Das dortige Massakrieren interessiert mich weniger. Mein letztes Wort. Wenn du nicht hingehst, lass ich dich im Zirkus massakrieren. Gezwungenermaßen macht sich Technokratus auf den Weg nach Gallien, wo die weltumspannende Hinkelsteinkrise das kleine, uns wohlbekannte gallische Dorf noch nicht erfasst hat. Dort produziert inzwischen jeder entweder Hinkelsteine oder jagt Wildschweine für Hinkelsteinproduzenten. Nur Obelix scheint langsam vom Hinkelsteingeschäft die Nase voll zu haben. Asterix! Idefix! Hm? Du, darf ich mit euch zusammen Wildschwein jagen? Wie bitte? Ein so wichtiger Mann wie du? Hast du kein Arbeitsessen? Keine geschäftliche Verabredung? Mach dich bitte nicht über mich lustig. Ich war ja so blöd. Ich langweile mich und ich hab es satt. Jeder hat die Taschen voller Sesterze und jeder ist der wichtigste Mann im Dorf. Ich will, dass wir wieder Freunde sind. Ich will wieder Wildschweine jagen. Ich will wieder lachen. Glaubst du, in diesem Aufzug könnte man auf Wildschweinjagd gehen? Bin gleich wieder da! Während Obelix aus seinen neuen Bonbonkleidern schlüpft und mit Asterix auf die Jagd geht, erreicht Technokratus das Lager Barbarorum. Ave, Technokratus! Ich habe deine Anweisungen befolgt. Wir haben ein Riesenlager an Hinkelsteinen. Hoffentlich hast du Geld dabei, denn... Hier habe ich noch eine Ladung Hinkelsteine. Deine Legionäre können abladen. Nein, nimm sie wieder mit. Was? Ich kaufe keine Hinkelsteine mehr. Aber was soll ich denn damit anfangen? Und wenn ich sie dir billiger abgebe? Nein! Schluss mit den Hinkelsteinen! Schluss! Raus! Also sowas! Ich verstehe deine neue Taktik nicht so ganz. Da gibt's keine Taktik! Wir kaufen keine Hinkelsteine mehr! Basta! Außerdem gehe ich jetzt. Ave. Nein, so nicht, mein Lieber. Du bleibst so lange hier, bis ich die Lage völlig übersehe. So recht übersehen tun auch die Gallier die Lage noch nicht. Jedenfalls führt die Neuigkeit, die Verleinix bei seiner Rückkehr ins Dorf verbreitet, zu einiger Verwirrung. Sie kaufen keine Hinkelsteine mehr. Was? Du meinst wohl, sie kaufen deine nicht mehr. Wieso meine nicht mehr? Weil meine Hinkelsteine nämlich nicht nach vergammeltem Fisch riechen. Im Übrigen liefere ich meine jetzt ab. Dann werden wir sehen, ob sie keine Hinkelsteine mehr kaufen. Doch auch Automatix ergeht es im Römerlager Barbarorum nicht anders als Verleinix. Als er etwas später ins Dorf zurückkehrt, berichtet er schockiert. Nicht mal meine nehmen sie noch. Der Römer hat zu mir gesagt, er möchte keine Hinkelsteine mehr sehen. Nie mehr. Ha. Aber was wird denn dann aus mir? Womit soll ich die vielen Leute bezahlen, die für mich arbeiten? Oh, umso besser. Dann krieg ich vielleicht auch meine Träger wieder. Während im Dorf Verwirrung und Entsetzen über die neue Hinkelsteinpolitik der Römer herrscht, kehren Asterix und Obelix von einer erfolgreichen Wildschweinjagd zurück. Schaut mal! Obelix haut keine Hinkelsteine mehr! Dann hat er also gewusst, dass die Römer keine mehr kaufen. Und seinen Freunden hat er nichts gesagt. Und nur seinetwegen haben wir alle überhaupt mit der Hinkelsteinhauerei angefangen. Verräter! Ja, er ist an allem schuld. Der hat Prügel verdient. Diese Vorwürfe kann Obelix natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Hältst du bitte mal meine Wildschweine, Asterix? Mit Vergnügen. Komm, Idefix. Ich sehe mit Behagen, wie das Dorf zu seinen früheren Gebräuchen zurückfindet. Ja, ja, es geht eben nichts über den gewohnten Trott. Das hast du gut gemacht, Asterix. Ich bin mit dir zufrieden. Augenblick, es fehlt noch der Abschluss. Kinder, alle mal her! Entschuldigt die Unterbrechung, aber wie wäre es, wenn ihr mit der Prügelei untereinander aufhörtet und wir stattdessen die Römer besuchen gingen? Schließlich sind die doch an allem schuld. Au ja! Recht hat er! Und zum Dank für euer Geburtstagsgeschenk lade ich euch jetzt allein! Was sagst du dazu, O Majestix, unser Chef? Auf geht's beim Teutapus! Und so machen sich unsere Gallier auf den Weg zum Römerlager Barbarorum, wo man von dem bevorstehenden Besuch noch nicht das Geringste ahnt. Ich verstehe noch nicht so ganz. Wie werden die Gallier darauf reagieren, dass du ihnen keine Hinkelsteine mehr abnimmst, Technokratus? Bevor du nämlich angefangen hast, hier den Spinner zu spielen, haben wir ganz friedlich nur auf unsere Ablösung gewartet. Meine Mission ist beendet. Lass mich jetzt gehen. Zu spät. Die Gallier stürmen bereits ins Lager. Der Besuch der Gallier im Römerlager Barbarorum verläuft wie üblich, kurz und heftig. Schon bald machen sich die Gallier wieder auf den Heimweg und gönnen den Römern ein wenig Erholung. Meinst du, sie sind weg? Weiß ich nicht. Und ich mach mir auch nichts draus. Jedenfalls bleib ich hier liegen, bis die Ablösung kommt. Na, du verstehen jetzt, Technokratus? Bei unseren Galliern hingegen schmelzen alle Sorgen und Verwicklungen unter den Sternen des Nachthimmels wie Schnee in der Sonne. Und heiteren Sinnes feiern sie ihre wiedergewonnene Eintracht. Alle meine Freunde haben die Taschen voller Geld. Was die wohl damit anfangen, Miraculix? Nicht viel. Ich habe erfahren, dass es in Rom eine große Krise gibt. Warum, weiß ich auch nicht. Jedenfalls ist der Sesterz abgewertet worden. Hä? Sesterz, nichts mehr wert sein.